tausend Zapperment, putz tausend Zapperment, putz tausend Zapperment, putz tausend Zapperment. Der Kerl ist im Haus darin, der Kerl ist im Haus darin, putz tausend Zapperment, in meinem Haus. Der Tod ist gore Kratz, der Tod ist gore Kratz, der Kolum. Mein Häuser wird ein Kratz, mein Häuser wird ein Kratz, das rein in den Zauber, in wo Stempin. Der Kerl ist im Haus, da liegt Potz, das ist Apparment, Potz, das ist Apparment, er tut es gute Kratze, Potz, das ist Apparment, Potz, das ist Apparment. Er tut es gute, gute, gute Kratze, das deine mit so wahre Wurschtel bin. Er tut es gute, gute, gute Kratze, das deine mit so wahre Wurschtel bin. Da muss doch noch ein Koffer sein. Los, ihr beiden, angepackt, aber rasch.